Also, es geht heute Nacht um Bundeswehrgeschichten. Und ich frage euch, was ihr mit oder wegen der Bundeswehr schon alles erlebt habt. Es soll hier nicht gehen heute Nacht um eine Diskussion, also pro, contra Bundeswehr, sondern einfach um Erlebnisse in der Bundeswehr und um Bundeswehr herum. Telefonnummer 0130 29 11 oder die Faxnummer 0130 11 51 22 und die E-Mail-Adresse lautet 1live@wdr.de. Erster Mensch, erste Menschen heute Nacht, das ist Thomas 21 und Mirko 20. Hi. Hallo erstmal. Ne? Mit wem rede ich? Mit dem Thomas. Thomas, hi. Bundeswehr. Ganz genau, Bundeswehr. Ja. Ich bin jetzt einer der vielen, die jetzt ihre 10 Monate bald rum haben beim Bund. Also ich bin noch beim Bund. Mhm. Und ich wollte einfach mal sowas erzählen. Meine nicht so halt, was beim Bund so abgeht, so ein bisschen. Ne? Mhm. Man denkt ja immer, das wäre voll streng alles und was man immer so hört. Oder viele erzählen das auch immer gerne, um ein bisschen das abschreckend zu machen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Also auch erst ein bisschen streng und total erfreut, was ich jetzt für einen tollen Job habe da. Aha. Und was für ein Job ist das? Also es gibt ja beim Bund auch ein Freizeitbüro. Ein was? Ein Freizeitbüro. Freizeitbüro, ja. Ganz genau. Da können sich Soldaten Spiele, was ich Fußball, so Fußbälle und sowas ausleihen. Alles, was sie in der Freizeit gerne machen wollen, können sie bei mir ausleihen. Mhm. Bücher, Konzertkarten bestellen und sowas alles. Mhm. Also ich sitze da in meinem, hab mein Büro für mich. Habe auch keinen direkten Vorgesetzten unten in dem Büro. Habe also sehr viel Freiheiten. Lauer Job, ne? Ganz genau. Ja, was heißt lauer Job? Ab und zu, man, wenn ich das so sage, lauer Job, ne, klingt das ja vielleicht wieder so ein bisschen, aber eigentlich ist es eigentlich... Eigentlich ist es so, ja. Ja. Ja, das machst du also den ganzen Tag. Du beschäftigst dich mit der Freizeit quasi der anderen. Ganz genau. Ja, nun heißt unser Thema ja Bundeswehrgeschichten. Ne? Ist dann dir irgendwas Besonderes mal widerfahren, aufgefallen oder passiert im Zusammenhang mit deiner Tätigkeit? Ja, wie gesagt, manche denken da immer, ich würde da überhaupt nichts tun und also ich mache jetzt zwar das Freizeitbüro, aber ich bin ja auch im Stab tätig, weil das wird ja vom Stab aus gemacht, also vom Führungskopf der Bundeswehr und dort mache ich also auch Pressearbeiten, wie gesagt, Fotos selber entwickeln, das kommt ja noch alles rein. Also da soll mal einer sagen, das ist unangenehm oder hart bei der Bundeswehr. Thomas ist der lebende Beweis, dass es da auch sehr angenehm zugehen kann. Ne? Ja. Und du bist wahrscheinlich traurig, wenn du jetzt aufhören musst, oder? Ach, nee, eigentlich nicht. Also ich sag mal, es war eine Zeit, man muss es erstmal mitgemacht haben und ja. Man hat viel dazugelernt. Was machst du danach? Werde ich wahrscheinlich weiter studieren. Was studieren? Medienwissenschaft und Medientechnik. Medienwissenschaft, Medientechnik. Du hast neben dir den Mirko sitzen, ne? Ganz genau. Der ist 20 Jahre, gib mir den mal rüber. Einen Moment. Mhm. Ja, hallo Domian. Mirko, ich grüße dich. Bist du auch Soldat zurzeit? Ja. In wievielten Monat? Ja, im gleichen. Im gleichen Monat. Und ja. Geht's dir auch so gut? Nee, im Gegenteil. Was widerfährt dir denn Übles? Ja, ich bin zum Beispiel auch im Stab bei den Rechnungsführern. Rettungsführern, oder? Rechnungsführer. Rechnungsführern, ja. Ja, wir machen die Abrechnungen Sold, Verpflegungsgeld und so. Aha, die heißen sogar Führer, Rechnungsführer, ist ja auch schon schön. Ja, okay. Ja, okay. Nee, und jetzt folgendes. Ich habe 3 Vorgesetzte, mit einem komme ich nicht klar. Mhm. Und das ist mein Direktor. Und warum kommst du mit dem nicht klar? Ja, der hat so eine etwas merkwürdige Art, so einen ziemlich miesen Humor und so. Was tut der dir so konkret an? Kann man das so erzählen? Oder sind das immer so die Feinheiten zwischen den Zeilen? Ja, eher so, also, sagen wir so, er terrorisiert mich auf den Dienstweg. Also ich kann es dagegen machen, weil er es dienstlich belegen kann. Mhm. Warum mag der dich nicht? Weiß nicht, ich meine, es gibt Leute, die kommen miteinander nicht klar. Mhm, das heißt, für dich ist das ein permanenter Druck, weil dieser Mann dich da nicht so gerne mag. Und du kannst das gar nicht so unterschreiben, wie das dein Freund Thomas gerade gesagt hat, ne? Ja, absolut nicht. Ja. Ja, und jetzt wollte ich noch mal was zu sagen hier, die Bundeswehr. Mhm. Erzählt ja mal was davon, dass er so eine gute Menschenführung hat, dass sie davon was verstehen, aber dem möchte ich eigentlich widersprechen. Mhm. Also deine Erfahrungen sind, dass die Vorgesetzten da eher mit der Holzhammer-Methode vorgehen. Ja, sie haben halt keine Toleranz. Also ich muss dazu sagen, ich habe vorher 7,5 Jahre in einem Heim gelebt, habe sehr viel zurückstecken müssen, weil ich habe viele Sachen habe ich immer erst abklären müssen, habe dadurch auch isolierter gelebt als andere. Ja, dann habe ich mein Studium angefangen, konnte mein eigenes Leben leben, also hatte meine Freiheit. Ja, und jetzt wird mir wieder ein Lebensstil aufgezwungen. Ja, wobei du musst da ja nicht sein, du hättest ja verweigern können. Ja, nur dann hätte ich ein weiteres Jahr verloren, dann wäre ich Ende Januar fertig gewesen, hätte bis zum Oktober wieder Na gut, das ist, uns allen so gegangen, oder vielen. Ne? Aber, lieber Mirko, das wollen wir gar nicht so diskutieren, so die Feinheiten der Bundeswehr, wie ich das gerade schon gesagt habe, sondern in dieser Sendung soll es eigentlich gehen so um wirklich Erlebtes, was man da alles so mitbekommen hat, an Storys, an hanebüchenen Sachen vielleicht oder auch an lustigen Sachen. Dir geht es nicht so gut, aber du hast es bald geschafft. Ja, also ich bin jetzt zurzeit gerade da, schon seit 7 Wochen heute. Ja. Dann sieh mal zu, dass du die restliche Zeit noch gut rumkriegst. Ich ja, drücke dir die Daumen. Alles Gute euch beiden. Ciao. Ciao. Ciao. Werner, 43. Ja, hallo Jörn. Thema Bundeswehr. Bundeswehrgeschichten. Ja, meine Geschichte ist im Gegensatz zu dir meiner Vorredner schon 16 Jahre her. Mhm. Ich bin damals mit 26 zur Bundeswehr eingezogen worden. Mhm. Nach Oldenburg, in Oldenburg. Mhm. Ich wog damals 180 Kilogramm. Hey. Ja, 180 Kilo Körpergewicht. Mhm. Die haben mich trotzdem eingezogen. Bin morgens in die Kaserne reingekommen. Die hat natürlich, haben mir mein Zimmer gezeigt, meine Stube gezeigt. Die hat natürlich keinerlei Klamotten für mich. Du bist mit diesem Gewicht nicht ausgemustert worden? Nein, das tauglich 3 eingezogen worden. Aha. Bin also, hab mich, also muss ich mich ja melden, so, in Oldenburg. Mhm. Hab an einem Tag, am ersten Tag, wo ich da war, sämtliche militärische Prominenz kennengelernt, die doch verfügbar war, vom Hauptmann über den Oberst bis zum General, alle persönlich kennengelernt. Mhm. Passiert im Rekruten wahrscheinlich sonst normalerweise nicht. Wie kam das? Ja, die wollten sich vergewissern, was das Kreiswehrsatzamt von Mist gebaut hat. Ach, die wollten sich den Dicken mal angucken? Richtig, die wollten sich den Dicken mal angucken, die wollten mal sehen. Also die konnten das selbst gar nicht glauben? Nein, natürlich nicht. Ah, ja. Die haben stand von vornherein fest, dass ich sofort nach Hause fahren konnte. Mhm. Also da haben alle dich bemustert, von oben bis unten? Bemustert, die hatten, ja, natürlich. Ja. Ich konnte mich da an dem Tag, ich habe da High Life gemacht, vormittags und teils vom Tag. Ich konnte mich in der Kaserne frei bewegen, also ich konnte noch im Panzer rumarbeiten, ich konnte offiziersmäßig, ich konnte alles machen. So. Mhm. So, jetzt ging dieser Tag rum, nachdem dich alle beäugt hatten. Und, ja, und dann? Bin ich abends auf eigene Fahrt wieder nach Hause gefahren. Das durftest du? Durfte ich nicht, ich habe ja nicht gefragt. Mhm, mh. Die hatten ja nichts zum Anziehen für mich. Also, was sollte ich machen? Mhm. Ja, bin ich nach Hause gefahren, habe dann 3 Tage später wieder Bescheid bekommen, dass ich nochmal kommen musste, mir meine Papiere abholen. Mhm. Die habe ich mir jetzt nochmal rausgesucht, die habe ich natürlich nicht weggeschmissen. Mhm. Das ist eine Wehrdienstbescheinigung, Grundwehrdienstabweis vom 01.01.81 bis zum 08.01.81. Der Funker. Das war's dann. Das war deine Bundeswehrzeit. Das war meine Bundeswehrzeit. Das ist ja mit schon Wehrdienstbescheinigung, mit allem drum und dran. Das hinlegen. Grundwehr habe ich auch bekommen. Für die paar Tage? Ja, natürlich. Ja. Kannst du dir das im Nachhinein erklären, wie so eine verrückte Sache da zustande kommen konnte? Ich vermute. 180 Kilo, ne? Ja, vielleicht hat sich jemand getan und hat gedacht, wäre ein Pfund. Naja, eine gute oder Frage. Hat nie auf das Gewicht geguckt und hat die doch die 1 wäre vielleicht verkehrt, wären 80 Kilo. Ja, aber die haben dich ja auch gesehen bei der Musterung, ne? Ja, natürlich, bin ich auch bei der Musterung mit tauglich 3, obwohl das auch schon sehr schlecht ist, aber bin ich angezogen. Also eine Kapriole der Bin allerdings heute davon ab, denn ich bin dann in tauglich 5 eingestuft worden, das ist nicht wehrdienstfähig. Wie viel wiegst du heute? Ich bin heute noch wesentlich schwerer. Noch schwerer? Ja. Ja. Echt mal bei einem anderen Thema. Das ist ein anderes Thema. Werner, danke für deinen Anruf. Alles klar. Tschüss. Jo, tschüss. Stefan, 37. Ja, hallo. Bundeswehrgeschichten. Ja, grüß dich, Domian. Das ist das Thema, grüß dich. Grüß dich. Hast du endlich gedient? Nein, ich bin Zivildienstleistender. Ah ja, gut, okay. Meine Geschichte ist passiert 1978. Da war ich wie 15er bei den Panzerjägern in Augustdorf. Mhm. 5 Tage vor meiner Entlassung hatten wir ein letztes Übungsmanöver. Wir waren aufgefahren mit den Panzern in einer Reihe. Die Panzerrohre zeigten in rückwärtige Richtung. Mhm. Ich war Richtschütze auf dem Panzer, stand also mit halbem Oberkörper geradeaus. Richtschütze heißt, du bist zuständig für das Rohr? Ja, ich bin zuständig für das Rohr. Ja. Und hab also das Rohr zu bedienen. Mhm. Der Kommandant vorne am ersten Panzer hat wollte das Zeichen zur Abfahrt geben und in dem Panzer vor mir löste sich ein Schuss ein Übungsschuss. Also scharfe Munition? Nee, das war Übungsmunition. Übungsmunition. Ja. Und wenn die Übungsmunition detoniert, dann ergeben sich ganz, so eine Streuwirkung von ganz kleinen Splittern. Was für Splitter sind das? Ja, das sind wie so ganz kleine harte Sandkörner, fühlen die sich an. Also so ganz harmlos ist das auch nicht? Nee, also ich war natürlich durch die Druckwelle total blutüberströmt. Mhm. Diese kleinen Splitter haben sich über meinen ganzen Körper, soweit er nicht bedeckt war vom Hemd, also über die Arme und über den Kopf und über den oberen Halsbereich eingesetzt. Mhm. Ja, ich bin gleich mit dem Bundeswehr-Hubschrauber nach Koblenz geflogen worden, ins Krankenhaus. Mhm. Da haben sie mich also bei vollem Bewusstsein erstmal ruhig gestellt und haben mich dann nach 3 Stunden versucht zu operieren. Das heißt, die oberflächlichen Splitter erstmal rausgenommen. Mhm. Und da bin ich fünfmal danach noch operiert worden. Also man hat immer versucht, die Splitter aus meinem Körper rauszunehmen. Und die Splitter waren im ganzen Körper, auch da, wo du angezogen warst? Nein, die waren größtenteils oben im Halsbereich und im Kopfbereich. Ja, ja. Gott sei Dank hatte ich eine Brille auf. Also die Augen waren unverletzt? Die Augen waren unverletzt. Mhm. Der Ladeschütze, der noch mit bei war und der hinten rechts im Panzer stand, der hatte keine Brille auf. Mhm. Und der hat was ins Auge bekommen. Du bist 5-mal operiert worden? 5-mal operiert, ja. Und war es denn dann in Ordnung oder hast du es ist ja so, wenn so ein Bundeswehrunfall passiert, da geht ja so eine ganze Maschinerie los, die da so einen Verwaltungsakt verursacht. Es ist der Panzer untersucht worden, es ist also festgestellt worden, dass ein technischer Defekt an der Waffe war. Dem Unteroffizier, der zuständig war für die Führung des vorderen Fahrzeugs, ist kein fahrlässiges Verschulden nachgewiesen worden. Ich war beim Gutachter von beim Bundesverwaltungsamt und der hat gesagt, Stefan, gucken Sie sich an, alle Arme dran, alle Beine dran, das ist gut. Das ist gut. Nach fünf Operationen. Nach 5 Operationen. Aber du bist dann da nach der 5. Operation, das meinte ich gerade, bist du ganz gesund gewesen? Ich habe keine körperlichen Leiden. Aber wenn du vor mir stehst, siehst du noch einige Splitter. Ne? Wenn du so 20, 50 Zentimeter oder einen Meter vor mir stehst, kann man die zum Teil noch sehen. Die Narben davon? Ja, es sind noch einige Splitter. Ach, die sind noch in deinem Körper? Die sind noch in meinem Körper drin. Gibt es denn da von Seiten der Bundeswehr irgendwie eine Versicherung oder sowas, dass man das... Gar nichts. Es sei, wie gesagt, denn du erleidest einen Schaden. Aber du hattest doch einen Schaden. Wenn die Splitter heute noch drin sind, ist das doch ein nachweislicher Schaden. Außerdem hast du irrsinnige Schmerzen. Schmerzen hatte ich, das ist unbestritten. Mhm. Aber ich habe das damals in die Hände meines Vaters gegeben, der Berufssoldat war. Mhm. Und der hat sich da, also der ist nicht bis, ich weiß nicht, ob es dann noch eine dritte Instanz gab oder was. Auf jeden Fall weiß ich nur, ich hatte direkt nach der Bundeswehr, wollte ich Luftverkehrskaufmann machen und den Job konnte ich nicht antreten. Ne? Also du bist bedient in Sachen Bundeswehr, ne? Schließlich daraus. Ja. Das war ein einschneidendes Erlebnis. Das glaube ich, ja. Das glaube ich. So einschneidend, dass du dir hinterher fast schon Gedanken oder Vorwürfe gemacht hast, hätte ich doch Zivildienst gemacht, hätte ich ja verweigert. Hätte ich wahrscheinlich aufgrund meines Vaters mir nicht erlauben dürfen. Wobei da natürlich auch üble Unfälle passieren können und man gegebenenfalls unter Umständen auch kein Schmerzensgeld oder irgendwas bekommt. Ne? Das kann einem da genauso gut passieren. Ja, das ist also... Gut, ich hatte natürlich auch ein paar lustige Erlebnisse vorher, nicht, aber 5 Tage vor der Entlassung, das war also wie so eine Keule. Ja, das glaube ich. Stefan, danke, dass du es uns erzählt hast. Okay. Tschüss. Ciao. Christian ist 26 Jahre alt und am Telefon. Ja, grüß dich, Domian. Wir haben, glaube ich, immer noch Fernsehprobleme, ne? Ich sehe das hier auf meinem Monitor. Es flackert und zittert. Naja, kann man nichts machen. Christian. Ja, grüß dich, Domian. Hallo. Leg los. Ja, also ich bin auch noch Soldat, Zeitsoldat, 12 Jahre, und zwar in der Militärmusik. In der Militärmusik? Ja. Ja, das ist doch schön, oder? Das ist schön, ja. Wir haben also jetzt in unserem Lehrgang das Lehrgangsende fast erreicht, das heißt, Studium ist abgeschlossen und sind halt zurzeit auf dem Sanitätslehrgang in München an der Sanitätsakademie. Und da ist in dieser Woche unheimliches Spektakel, weil also der Generalinspekteur des Sanitätswesens, der Generaloberstabsarzt Dr. Desch, verabschiedet wird. Naja, und da müsst ihr aufspielen. Bitte? Und da müsst ihr aufspielen. Ja, wir sollten. Ja, das ist ja jetzt eigentlich die Geschichte. Aha. Und die haben sich natürlich gedacht, acht rein, Musiker da, aha, wir spannen die ein. Und wir spielen ja auch gerne, ist ja unser Beruf. Ja. Und jetzt war eigentlich für gestern Abend geplant, aber da war ja dieser Unfall in Jugoslawien und somit haben wir da also nicht gespielt. Mhm. Dann hatten wir heute praktische Prüfung und saßen dann um 13 Uhr in Vorfreude der Noten im Hörsaal. Als die Tür aufgeht, unsere Geschäftszimmerdame reinkommt und Herr Topf sofort ans Telefon. Mhm. Naja, und ans Telefon gegangen und... Das bist du. Das bin ich, ja. Dieser Projektoffizier und war also dieses Alarmlämpchen durchs Telefon. Mhm. Herr Topp, Sie müssen kommen, Sie müssen spielen, der Staatssekretär kommt nicht, wir haben eine Stunde Loch und Sie müssen das ausfüllen, Sie müssen Konzert machen im Garten des Offizierheims. Eine Stunde? Eine Stunde. Ja, aus dem Hut heraus? Nee, wir hatten ja schon geprobt, ja, gestern Abend eigentlich und ja, insofern gesagt, kein Problem. Wir sind also dann früher, haben uns umgezogen, aufgebaut und es standen auch schon Bänke und Tische für die Gäste bereit und mhm, wir harrten also der Dinge, die da denn kommen sollten, mhm, und warteten. Es kam nichts, um 16 Uhr sollten wir anfangen. Es kommt ein Oberstleutnant zu mir, ja Herr Topp, der hat sich verlabert und zu lange geredet. Wie lange brauchen Sie, bis Sie an dem Festsaal sind? Das mhm, ist in der Kaserne, ich sag Viertelstunde. Mhm. Alles klar, gehen Sie hin. Bauen Sie sich da auf und spielen dann da eine halbe Stunde im Stehen direkt vor der Tür. Mhm. Das ist gut, machen wir das. Wir zusammengepackt, Tische, Stühle, alles was da stand, haben die anderen dann weggeräumt. Gut, wir standen dann da, schön in der Sonne, wie sich das gehört, gewartet. Es kam immer noch niemand. Das kam der Nächste raus, das war schon wieder etwas höher, das war dann, glaube ich, ein Oberst. Mhm. Ja, Herr Topp, schon wieder geändert. Die spielen also nur zwei Märsche, weil der immer noch am Reden war. Mhm. Mhm. Und das ist gut, wir spielen zwei Märsche ausgesucht, mhm, aber wir standen und warteten. Es kam dann erwartungsgemäß wieder der Nächste. Mhm. Herr Topp, packen Sie ein, der Staatssekretär ist doch noch gekommen. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ihr irgendwann mal spielen musstet. Nein. Nein, also nein. Das war's dann. Eine riesen Geschichte, eine riesen Organisation, ja, und es ist dann nichts mehr rumgekommen. Es ist nichts rumgekommen, wir haben zwei Stunden in der Sonne gestanden und... Herr Topp konnte nicht aufspielen. Wir konnten nicht aufspielen. Was spielst du denn für ein Instrument? Also eigentlich bin ich Oboist. Oboist? Ja, Oboe spiele ich und... Aber da spielen sich, also Oboe und Märsche ist ein bisschen seltsam, ne? Oder? Richtig, deshalb habe ich dirigiert. Ah ja. Ja. Spielt ihr denn nur Märsche oder auch schöne Sachen? Wobei, ich hätte sagen will, dass Märsche nicht unschön sind, nicht schön sind, aber ja. Nee, also wir haben eigentlich alles drin, also das reicht von zeitgenössischen Originalwerken bis halt zu traditionellen Werken, also Märsche und auch, ja, sag ich mal, Unterhaltungssachen, also Filmmusik, Musicals. Also ihr könntet auch bei einer großen Tanzveranstaltung den Leuten richtig Dampf machen. Ja, da könnten wir eine Big Band abstellen. Gibt es eigentlich noch Günther Noris? Günther Noris gibt es nicht mehr bei der Bundeswehr. Das gab's mal, ne? Den gab's mal, ja. Die Big Band gibt's noch, ja, die ist hervorragend. Ist das ja vielleicht ein Traum von dir, da mal reinzukommen? Als Oboist in der Big Band? Ja. Was soll ich da? Ja, vielleicht kannst du ja irgendwas anderes da machen. Nee, ist kein Traum. Also mein Traum hat sich eigentlich so weit erfüllt, dass ich ab Oktober in Münster stationiert bin und das ist eigentlich mein Wunsch gewesen und der ist halt in Erfüllung gegangen. Ja. Und insofern bin ich da jetzt eigentlich recht glücklich. Na wunderbar. Ein Musiker aus der Bundeswehr war das, der Christian. Vielen Dank. Ja, tschüss. Jürgen, 28. Ja, hallo, Domian. Ja. Mir ist Folgendes passiert, ich war 1989, bin ich bei der Bundeswehr eingezogen worden, mhm, und ich glaube 1990 war das, wo das hatte ich die letzte Bereitschaft und der Bereitschaftszug, der hatte auch den letzten Tag nach 7 Tagen, das war zu der Zeit war das noch Bereitschaft und Wache getrennt, mhm, und was heute zusammengelegt worden ist. Mhm. Und dann hatten wir uns schön Bier geholt, paar Flaschen Whisky, Bacardi, mhm, und haben uns schön die Kanne gegeben. Ja. Wir waren richtig schön besoffen. Während des Dienstes, ne? Während des Dienstes, mhm, gut, okay. Also ich meine, es war mitten in der Nacht und hätte sowieso keiner wecken können um diese Zeit. Ja. Und auf jeden Fall unser Major, also ein Major vom technischen Dienst, mhm, der hat dann im Bereitschaftszug testen wollen. Der hatte zu der Zeit OVA. Wo, halt, hoffe, nicht so viel Fachbegriffe. Der Bereitschaft... Der vom Dienst. Der Bereitschaftszug war in der Kaserne, oder wo der war in der Kaserne. In der Kaserne. Mhm. Und der OVA, das war also der Offizier vom Dienst, das mhm, war zu der Zeit Major. Es ist sehr selten, dass das noch ein Major dann mhm, da noch sowas macht. Normalerweise ja, macht das irgendein Feldwebel oder sowas. Ja. So, und der hat also in der Fahrschulhalle, hat er dann ein bisschen Holz genommen, ein bisschen Papier, ein bisschen Benzin drüber geschüttet und dort ein kleines Feuerchen machen. In was für einer Halle? In der Fahrschulhalle. Fahrstuhlhalle? Fahrschulhalle. Fahrschulhalle. Ah ja. Die Fahrschule. Eine Halle. Da, wo die LKWs okay, ja. So, da muss er ein bisschen zu viel Benzin genommen haben. Dazu ist zum Reifen drüber gelaufen und der LKW ist abgebrannt. Und die ganze Halle mit. So, und bis und dann ist natürlich die Stadt, uns hat keiner Wache gekriegt. Wache hat im Prinzip gelöscht und die Feuerwehr von draußen kam rein. Aber ihr hättet als Bereitschaft... ihr hättet da eingreifen müssen. Ja, normalerweise hätten wir eingreifen müssen. Nur, lagt ihr sturzbetrunken? Es ging ja nicht darum, dass wir betrunken waren. Es ging ja darum, dass der einfach zu viel Benzin dafür genommen hat. Und das ist absoluter Quatsch. Es steht in keiner Dienstvorschrift, dass er dann kein Feuer legen muss, um den Bereitschaftsraum am letzten Tag zu wecken. Ist klar. So, hatte das denn jetzt Konsequenzen für euch, dass ihr... Gut, wir haben dann zugegeben, dass wir besoffen waren, aber es ging ja darum, dass er einfach nur da Feuer gelegt hat. Also die ganze Fahrschulhalle ist abgebrannt, wir konnten zwar noch die LKWs rausfahren, einer war natürlich weg. Ja. Er trug die Schuld. Er trug die Schuld. Ja. Und ihr seid mit einer Rüge davon gekommen, oder? Ja, ich habe meinen ehemaligen Unteroffizier, der halt auch mit die Krischer, habe ich vor kurzem nochmal angerufen und der ist immer noch Major. Ist immer noch, trotz der ganzen Geschichte. Immer noch Major. Das heißt, er hat also keine Beförderung mehr bekommen. Absolute Beförderungssperre. So. Ich habe gehört, dass er dafür Beförderungssperre hat für 2 Jahre. Und jetzt, nach 7 Jahren, habe ich mal eben mal nachgefragt, so, hier, kennst du noch das Ding und so, was da früher war? Und sagte, der ist immer noch Major. Der wird doch wahrscheinlich sein ganzes Leben lang nicht mehr befördert werden. Danke für deine Geschichte. Jo. Tschüss, Jörn. Ciao. Frank, 44. Heute rufen nur Männer an. Frank, hallo? 44, hi. Frank? Ja? Ja. Jetzt haben wir uns. Also, Bundeswehr. Ja, ich war 72 da. Vorbemerkung oder Nebenbemerkung. Ist dir das auch aufgefallen, dass die Jungs alle sehr schnell gesprochen haben? Nö. Mir fällt auf, dass du sehr langsam sprichst. Was interpretierst du denn daraus, dass die Jungs so schnell sprechen? Nee, ist mir so aufgefallen. Ja, aber das wollen wir nicht weiter vertiefen jetzt, ne? Wir kommen jetzt zu deinem Thema, oder zu deiner Geschichte. Ja, also ich war 72 da, ja. Bei den Panzerschützen, ja. bei der Panzerdivision, die erste Gebirgsjägerdivision. Gott, oh Gott, ja. Haben wir vielleicht ein Gläschen getrunken gerade, oder... Nö. Ja, schon. Aber nicht zu viel. Wir kriegen die Geschichte noch zusammen. Ja, nee, ich habe ein paar Sachen erlebt, die mich damals fürchterlich schon aufgeregt haben. Ne? Ich habe 3 Leute sterben sehen. Durch einen Unfall? Oder ja, 3 verschiedene Geschichten. Ne? Also ein Panzerfahrer ist gestorben. Das war in einem Wintermanöver. Die haben sich da auf Flächen bewegt, wo man sagt, also kannst du also nicht mal mit dem Grat durchfahren. Der Panzer ist abgerutscht, in Böschung runtergestürzt, der Panzerfahrer ist rausgefallen, vorne aus der Luke, ist dann unter dem Gerät gelandet und war platt. Ja, und das hast du gesehen, da warst du Zeuge. Ja, ich war dahinter. Ich war ein Wagen dahinter, wie die Panzerfahrer sagen. Ein Wagen dahinter. Ein anderer ist beim Kettenspannen gestorben. Kettenspannen ist eine sehr gefährliche Geschichte gewesen. Also beim Panzerkettenspannen? Beim Panzerkettenspannen, das ist Reifenwechseln für den Panzer. Da wird also vorne die Kette aufgemacht und die neue Kette da vorgelegt und der Panzerfahrer muss dann zentimeterweise vorfahren und die Spannerjungs müssen dann die neuen Glieder aufschrauben. Und wenn der also nur ein Stückchen vom Bremspedal runterrutscht, ne, dann rast der Panzer nach vorne, 2 Meter und ja... Dabei ist doch was passiert. Und da warst du auch wiederum Zeuge? Da war ich davor, ja. Und ein anderer, der ist wegen des ganzen Irrsinns Sonntagnachts während der Wache, ist der aus dem Fenster gesprungen. Wie lange warst du bei der Bundeswehr? Den normalen Grundwehrdienst. 15 Monate. Und dann dreimal so etwas erlebt? Ja. Das war wirklich hardcore, ne? Und eigentlich das Schlimmste ist der Schusskrach, wenn du neben dem Rohr sitzt und der Schuss wird, musste schießen. Und du sitzt 20 Zentimeter neben dem Rohr und das ist ein Krach, das sind 180 Dezibel oder was. Also du fliegst wirklich an die Decke. Ne? Also bei dir Klaustrophobie. Ne? Also bei dir auch schlechte Erinnerungen, ne? Richtig negative Erinnerungen an die Bundeswehr, absolut, an die Zeit. Absolut schlechte. Danke für deinen Anruf, Frank. Und die haben mich dann nachher versucht anzuwerben als Studiengänger für die Bundeswehr-Universität. Aber das hast du abgelehnt. Habe ich nur 3 Minuten gelacht und habe gesagt, nee, danke. Ne? Frank, alles Gute. Ja. Tschüss. Hannes, 21 Jahre alt. Hi. Hannes ist nicht da. Bernd, auch 21. Bernd? Ja, hallo Domian. Ja. Ja, also ich war bei den Sunnies. Ja. Und also ich bin jetzt nicht mehr dabei. Grundwehrdienst? Ja, nur Grundwehrdienst, 10 Monate, die sind jetzt seit 5 Monaten vorbei. Eigentlich hat es mir da ziemlich gut gefallen, nur so eine kleine Geschichte ist da passiert, die fand ich nicht so nett. Erzähl sie uns. Also wir waren noch in der Grundausbildung und normalerweise fährt man dann ins Biwak. Was ist das? Das ist, umgangssprachlich Bundeswehr im Wald am Campen. Bundeswehr im Wald am Campen? Ja, nein, also man fährt praktisch so ein paar Tage auf Übungen, schläft in Zelten. Ja. Und ja, also man übt da ziemlich viel. Ja. Und unter anderem auch Bewegungsraten im Gelände. Mhm. Dann, also man marschiert ziemlich viel, so in Gruppen. Mhm. Und wir waren dann mit unserer Gruppe unterwegs. Und dabei ist dann einem Kameraden von uns einen Teil von seinem Gewehr verloren gegangen. Mhm. Der hat also sein Magazin verloren. Ja. Und das ist eigentlich so mit das Schlimmste, was überhaupt passieren darf. Also das darf nie passieren? Nee, eigentlich gar nicht. Irgendwas, wenn aus der Waffe was fehlt, dann ist ziemlich Theater. Also ist man da auch schuld dran, wenn das passiert? Man hat irgendwas nicht richtig da verschraubt oder so, oder? Ja, das passiert manchmal, aber sollte nicht passieren. Ja, jetzt ist dem Kamerad das passiert. Genau, dem ist das verloren gegangen. Also dem ist der ist in Stellung gegangen, also auf den Boden geschmissen. Mhm. Und dabei hat sich das Magazin aus seiner G3 gelöst. Mhm. Und eigentlich ist es nicht so schlimm, weil wir haben es gesehen. Mhm. Nur wir haben auch darauf aufmerksam gemacht, nur wir waren irgendwie ziemlich in Hektik und dann hat er das nicht so ganz mitgekriegt. Mhm. Nur, also bei unserer Gruppe, dann ist auch immer ein Gruppenführer dabei und der ist direkt hinter ihm hergegangen. Mhm. Und der hat das auch mitgekriegt, dass er es verloren hat. Mhm. Und da wir ja eigentlich recht lautstark sogar darauf aufmerksam gemacht haben, dass er das verloren hat, der Gruppenführer hat es gemerkt und der hat das Magazin dann noch aufgenommen und eingesteckt. Ja. So haben wir uns dann also nicht mehr so groß Gedanken darüber gemacht, weil wird das wohl wiederkriegen. Ja. Der Soldat, der es verloren hatte, aber erst vielleicht 5 Minuten später hat es gemerkt. Mhm. Und welche Konsequenzen hatte das für den Soldaten? Ja, er hat es erstmal gemeldet. Mhm. Und normalerweise heißt es dann immer, ganze Gruppe kehrt und dann suchen. Weil irgendwo muss es ja liegen. Mhm. Aber? Ja, es hat eigentlich auf sich warten lassen. Mhm. Wir haben gedacht, er hat das irgendwie wiedergekriegt oder so. Naja, auf jeden Fall abends. Das war dann auch noch unser Biwakabend. Das ist eigentlich so der gemütliche Teil. Mhm. Im Biwak ist man rund um die Uhr im Dienst und der letzte Abend, das ist mal schön gemütlich. Was ist da passiert am Abend? Wegen dieser Geschichte. Normalerweise sollte gefeiert werden, aber als wir uns dann gerade darauf vorbereitet haben, kam unser Zugführer zu uns hin und sagte, dass unser Gruppenführer ihm gemeldet hat, dass einer unserer Kameraden ein Magazin verloren hat. Mhm. Also bisher klingt das für einen Außenstehenden noch unspannend. Ja, nur... Was ist jetzt da? Gab es jetzt da ein besonderes Ende? Ja, wir haben ihm gesagt, dass der Gruppenführer das doch eingesteckt hat. Mhm. Und daraufhin hat der Zugführer uns dann ziemlich angeflaumt hier. Was soll das denn? Mhm. Der Gruppenführer hat das gemeldet. Wollen Sie ihm etwa eine Falschaussage unterstellen und so? Mhm. Sie gehen das jetzt suchen. Da haben wir natürlich nicht so viel Sinn drin gesehen, weil... Weil der das eingesteckt hat. Der hat das eingesteckt. Mhm. So, jetzt kürzen wir das Ganze mal ein bisschen ab. Wie ist es ausgegangen? Ja, wir sind suchen gegangen. Ihr seid die Nacht suchen gegangen, obwohl ihr wusstet, dass der das eingesteckt hatte. Genau. Und die haben uns dann einen Obergefreiten noch mitgeschickt. Mhm. So, jetzt habt ihr die ganze Nacht gesucht, ihr habt nichts gefunden. Ja, doch, wir haben was gefunden. Wie ist das möglich? Ja, weil dem Obergefreiten haben sie das Magazin mitgegeben. Mhm. Sie hat uns aber erstmal, weiß ich nicht, ein paar Kilometer durch den Wald gescheucht. Ach, und über die Wiesen kriechen lassen. Aha. Und es hatte vorher noch geregnet, wir waren schön nass und alles schön gemütlich und die anderen saßen alle am Feuer und haben gefeiert. Und dann hat das euch gegeben oder hat das der Fall gelassen? Dann haben wir ihn dann nachher so langsam drüber ihm gesagt, also der Kamerad müsste es eigentlich an der Stelle verloren haben und so. Hat er es da fallen lassen dann oder wie? Ja, er ist vorgegangen, hat das gesagt, hier sucht mal weiter ja und also um die Ecke und Link, ne? Ja. Link das Ganze. War ziemlich link. Ja, und da kann man sich dann schlecht wehren, ne, in der Bundeswehr gegen solche Sachen. Ja, was soll man da machen? Ja, ganz genau, ja. Man kann ja auch schlecht jetzt den Obergefreien, hätte man ja vielleicht ein bisschen... Ist klar, ja. Da kann man ja auch nichts machen, dem haben sie auch nur Befehle gegeben. So, Bernd, danke für deinen Anruf und für die Geschichte. Okay. Tschüss. Tschüss. 1.32 Uhr, eine kurze Musikpause. So, ihr Lieben, hier ist 1Live Domian und unser Thema heute Nacht heißt Bundeswehr, genauer gesagt Bundeswehrgeschichten. Ich möchte von euch hören, was ihr vielleicht als Rekruten oder als Soldaten innerhalb der Bundeswehr so alles schon erlebt habt. Vielleicht auch sehr Ungewöhnliches, was wir uns, die außerhalb der Bundeswehr leben und existieren, gar nicht so vorstellen können. Oder vielleicht auch Leute, die mit der Bundeswehr etwas erlebt haben. Ich denke zum Beispiel auch an die Hochwassereinsätze an der Oder. Vielleicht kriegen wir da auch noch einen Anruf, dass der ein oder andere uns ein bisschen erzählen kann, wie die Bundeswehr dort gearbeitet hat und ob es da vielleicht auch bestimmte Geschichten gibt, die zu erzählen wert sind. 0130 29 11, unsere Telefonnummer, und die Faxnummer wie immer kostenfrei auch 0130 11 51 22. Die erste Frau heute Nacht, Elke, 38. Hallo. Ja. Ich wollte dir eine kleine lustige Geschichte erzählen. Und zwar hat uns die Bundeswehr für 7 Monate einer 6-köpfigen Familie den schönsten Urlaub unseres Lebens beschert, im Grunde genommen. Wenn man kann es zwar nicht direkt so sagen, aber indirekt kann man schon so nennen. Wie ist das passiert und zustande gekommen? Mein Mann war Zeitsoldat und ist im Jahre 1988 nach El Paso, Texas, versetzt worden für 7 Monate für einen Lehrgang. Mhm. Und damals war das noch so, dass die ganze Familie mit durfte. Und das waren bei uns eben 4 Kinder und meine Person. Und sagen wir mal so, wenn du das so siehst, kann man sich mit 4 Kindern wahrscheinlich selten, oder wir könnten uns selten Urlaub in Amerika leisten, weil es einfach zu teuer ist. Ja, ja. Und wir haben da natürlich die Möglichkeit gehabt, für eigentlich gar keinen großen finanziellen Einsatz uns alles, was wir wollten, anzugucken und unseren Kindern im Grunde genommen Dinge zu ermöglichen, die wir so nie könnten. Wie habt ihr da gewohnt und gelebt? Wir haben da in einer sogenannten Apartment-Area gewohnt. Da hast du 3 Schlafräume gehabt, also jeweils 2 für die Kinder und 1 für die Erwachsenen. Mhm. Das war voll eingerichtet und eigentlich auch unheimlich billig. Es ist in Amerika sowieso unheimlich billig, das muss man mal ganz klar sagen. Vor allen Dingen mit Kindern da zu leben, ist extrem billig. Ne? Das ist nicht zu vergleichen mit hier und auch von der Kinderfreundlichkeit nicht. Ja. Also die Bundeswehr hat euch dann den Flug darüber bezahlt? Jawohl. Und haben die dann die Unterkunft haben die auch bezahlt? Ja. Und gab es auch noch irgend so ein Taschengeld? Taschengeld ist falsch ausgedrückt. Man hat damals, also dafür, dass der Dollarkurs relativ hoch war, der war damals so um 1,80 rum, eigentlich fast so wie jetzt, hat man so eine Entschädigung eigentlich gekriegt. Mhm. Und dadurch war das Gehalt, kann so sagen, das normale Gehalt, fast verdoppelt. Mhm. Ne? Und dementsprechend konnte man natürlich auch leben davon, was wir uns hätten in Deutschland nie leisten können. Ja. Ne? Also du musstest deinen Mann da ja dann arbeiten oder halt dann zum Dienst gehen, aber ihr habt euch dann einen schönen Tag gemacht. Ja, sicher. So tagsüber haben wir uns einen schönen Tag gemacht und die Wochenenden haben wir natürlich voll ausgenutzt und überall hinzufahren. Was war für dich das allerschönste Eindruck dort? Kalifornien. Kalifornien, ja. Kalifornien ohne Frage ist einfach das Beste gewesen. Oben, also wirklich oben auf den Felsklippen zu stehen und sich den Pazifik anzugucken, ist einfach einmalig. Ist durch nichts zu toppen. Also da hat die Bundeswehr eine Familie glücklich gemacht? Absolut. Ich vermute, sowas gibt es heute wahrscheinlich auch noch immer wieder, ne? Und es ist seltener geworden, weil viele von den Stützpunkten, die es drüben gab, also mittlerweile auch schon geschlossen sind aus Kostengründen und weil sich die ganze Weltlage halt verändert hat, das war 88, nur als die Grenzen, also beziehungsweise als der Ostblock noch bestand, da hat sich das viel getan. Und dadurch ist das nicht mehr so ganz groß. Eine Reise nach Amerika finanziert von der Bundeswehr. Ja, pass auf, jetzt muss ich dir noch ganz kurz was erzählen. Ja. Wir bewerben uns immer wieder, um in die USA zu kommen, als ganze Familie, also arbeitsmäßig. Ne? Mhm. Und gestern Abend ist mir ein echt tolles Ding passiert. Da habe ich tagsüber eine Bewerbung geschrieben. Über die Bundeswehr jetzt, oder was? Nein, freiberuflich jetzt. Also als liebe Elke, da muss ich jetzt mal ganz streng sein. Das ist zwar interessant, geht ganz schnell, ganz aber schnell. Das ist nicht das Thema heute Weiß Abend. Ich, aber geht ganz schnell. Das hängt mit deiner Sendung gestern zusammen. Mhm. Pass auf, wir haben uns beworben für einen Ort in den USA, der heißt Selma. Und gestern war einer deiner Anrufe. Das hat mich so umgehauen, ne? Das hat so gepasst. Das war der erste Anrufer. Das der hat sich wegkommen. Jetzt Liebesgedicht an Selma geschrieben. Das war der Gast. Richtig, ganz genau. Das passte Wahnsinn. Elke, danke für den Anruf. Ich danke dir. Alles Gute. Tschüss. Martina, 40 Jahre. Guten Morgen. Ja, hallo. Mach meinen Namen habe ich nicht gehört, noch 40 Jahre. Aber du bist Martina. Ja. Stimmt, ne? Ja, stimmt. Gott sei Dank komme ich auch mal durch. Das hätte ich nie gedacht. Tolles Hemd hast du übrigens da an. Findest du? Ja, schön bunt, stehe ich drauf. Schön bunt, ja. Also, Bundeswehr. Ja. Martina erzählt was von der Bundeswehr. Ja, ich war bei der Bundeswehr. Du warst? Im Zivilbereich kann man ja auch arbeiten. Ja. Also ich habe das gleich durchweg nach dem Abitur gemacht und habe da 6 Jahre gearbeitet, bis mein erstes Kind kam. Was hast du gemacht? Ja, Personalabteilung gearbeitet, so also was im Zivilbereich angeht. Ich war auch mal auf dem Büro. Drei Monate zu einer Truppe. Also so Büroarbeiten, ne? Ja, ja. Mhm. Aber hauptsächlich eben im Zivilbereich und auch bei uns hier in Bremen, da gibt es so ein Hochhaus, da ist das Kreiswehrersatzamt mit dran und da gibt es auch den ärztlichen Dienst und alles Mögliche, ne? Hast du etwas Besonderes, Schönes oder Ungewöhnliches erlebt? Das Besondere ist, wir haben oben in unserem Hochhaus, das ist 14-stöckig, eine Kantine. Im 14. Stock eine Kantine. Und Bundeswehr, es war immer sehr trocken. Ich habe immer gedacht, da passiert nie was. Das ist so trocken, alles hier so dröge, verstaut. Und so viele Männer? Ja, so viele Männer. Ja, ich war das Küken da, muss ich sagen. Ja. Ich war damals so 23 ungefähr. Und ich fand das immer, alles nur so alte Leute, die, ja, weiß ich nicht, war nicht so mein Ding. Und ich hatte nicht mehr so viele Freunde nicht, die hatte ich also da nicht. Und es war mal sehr trocken. Naja, mittags gehen wir in die Kantine, wie immer hoch, setzen uns am Tisch und essen da und also man musste in eine Kantine auch direkt mit dem Fahrstuhl fahren, da waren Fahrstuhlen und dann ging der Fahrstuhl dann noch auf und dann kamen da so junge Leute raus und ich saß mit dem Rücken dazu und hab gar nichts und die vor mir, die kriegten ganz große Augen. Ich denke, mein Gott, was ist denn nun los? Dreh mich um. Da kommen da so circa 6 Leute, nur in Unterhose und Socken bekleidet aus dem Fahrstuhl raus. Also Leute, die da unten gemustert wurden. Ach so. Und die Ärzte oder der ärztliche Dienst, der da unten eben halt war, die machten Mittagspause. Und die haben sich gesagt, das lassen wir uns nicht gefallen. Mhm. Ne? Wir warten doch jetzt nicht Mittagspause gegen 30 Minuten mindestens. Und warten da jetzt, bis die Mittagspause da zu Ende machen. Wir gehen nach oben in die Kantine. Wie die das da unten nun mitgekriegt haben, war ja egal. In Socken und Unterhose. In Socken und Unterhose. Die sind an die Theke gegangen, haben ihr Essen bestellt. Und du warst ganz begeistert? Ich war ganz begeistert. Hast du gleich den mal los, was in diesem Laden? Gab es nicht einen irren Aufruhr da in der Kantine? Ja, vor allen Dingen, wie gesagt, es war nicht nur vertrocknet, es war auch teilweise auch doch sehr konservativ, die Kollegen auch. Ja, sind die nicht direkt rausgeschmissen worden, die Jungs? Ja, die haben die teilweise dann angesprochen. Nun war auch, sag ich mal, das höhere Personal, sprich unser Chef oder so, die waren mittags alle außer Haus, die sind dann schon mal essen gegangen oder sowas, ne? Und in der Kantine ging ja nur das normale Fußvolk, die Angestellten. Es war vielleicht mal ein paar Beamte waren natürlich auch dazwischen, aber denen konnten sie wohl nichts sagen. Also die haben dann in Ruhe da gegessen? Die haben sich da hingesetzt, in Ruhe gegessen, haben teilweise auch für die Schweine gegessen, wie das so junge Leute machen, heute immer noch. Haben das denn teilweise auch nicht und wenn die Leute was gesagt haben, haben sie nur zurückgepült. Und sind irgendwann dann ganz seelenruhig mit dem Aufzug wieder runtergefahren? Ja, mit dem Aufzug natürlich wieder runtergefahren. Und du hast dir nicht den Hübschesten ausgesucht? Nee, war damals schon, ich hatte damals schon wie dumm Mann. Auch, wie dumm auch. Martina, danke für die Geschichte. Ja. Tschüss. Mike, 27. Hallo, Domian. Ja, Mike. Ja, also zwei Sachen vorweg. Erstens, ich bin schwarz, zweitens, ich bin schwul. Ja. Und ich habe keine Bundeswehrgeschichte zu erzählen, sondern eher die Geschichte meiner Ausmusterung. Ja, aber du bist Deutscher. Ich bin Deutscher, ja. Ja, und zwar, guck mich nicht so an. Und zwar, darf ich dich nicht angucken? Nämlich so. Ich habe gerade nichts an. Na egal. Aber interessant. Ja. Schade, dass wir jetzt kein Bildtelefon haben. Ja, ich sehe dich. Da sind wir jetzt, wenn wir wieder beinahe beim Thema Telefonsex. Aber erzähle, was du erzählen willst. Okay, und zwar ist es so, ich habe meine Musterung 1989 gehabt, meine erste Musterung. Mhm. Bin dann insgesamt hinterher für 5 Jahre zurückgestellt worden, wegen Schule und wegen Ausbildung. Mhm. Hab dann meine Ausbildung beendet, vorzeitig, und bin dann umgezogen von Hamburg nach Frankfurt und habe hier einen neuen Job angefangen und habe das Thema Bundeswehr erstmal ad acta gelegt. Mhm. Ich bekam dann irgendwann meinen Einberufungsbescheid, also erstmal eine Ankündigung, dann meinen Bescheid, dass ich binnen der nächsten 6 Wochen eingezogen werden würde, in so ein kleines Kaff bei Rheinland-Pfalz. Und ja, also mir war das Ganze natürlich nicht so recht, zum Bund zu gehen, und ich habe dann in wilder Panik überall rumtelefoniert. Also ich habe insgesamt bis zu 30 Leuten angerufen, die mir wirklich alle im Prinzip eins gesagt haben: Tja, das ist Pech, und selbst als Schwuler, das zählt heute nicht mehr, dass du dann ausgemustert wirst. Das war mal früher. Das war irgendwann mal früher, ja, so sagte man mir auf jeden Fall. Und dann habe ich irgendwann einen relativ entfernten Bekannten, nur so, den ich eigentlich nur vom Sehen kannte, habe ich angerufen. Einfach nur so als letzten Notnagel, als letzte Chance. Mhm. Ja, der hat mir gesagt, ja, das ist ja alles nun kein Problem. Also er wäre auch ausgemustert worden, wegen Schwulsein, wobei ich dazu sagen muss, also bei ihm war das alles 10 Jahre her. Mhm. Und der hat gesagt, ja, er ist damit zum Psychiater gegangen, und der hat das Ganze für ihn dann klar gemacht. So, und da habe ich gedacht, das ist es ja wohl. Das machst du auch. Das mache ich auch, habe mir dann das Frankfurter Telefonbuch geschnappt. Ich muss dazu sagen, also ich war noch relativ neu in Frankfurt, also knapp noch nicht ganz ein Jahr da. Mhm. Also bin im Prinzip nach dem Zufallsprinzip vorgegangen, habe meinen Finger irgendwo raufgelegt und habe dann dort angerufen und bin dann dort halt zum Gespräch hingegangen. Bei einem Psychiater? Bei einem Psychiater, ja. Habe ihm erstmal also gesagt, dass ich eben nicht zum Bund möchte, und habe ihm erstmal nicht gesagt, dass ich schwul bin, sondern habe das Ganze halt versucht, so auf die Rassismus-Schiene zu machen, von wegen, also ich fühle mich dann als armer Kleiner und so weiter und so fort. Und aber es lief dann doch auf der Schule hinaus. Ja, also er hat mir gesagt, das ist keine Chance, also die Bundeswehr wird niemals zugeben, dass es dort Rassismus gibt, und wenn, dann müsste man das halt auf die schwule Schiene. Das hat er gesagt, ja. Ja, und er hat gleich dazu gesagt, dass er bei allen anderen Patienten, die vorher bei ihm war, hat das halt Erfolg gehabt. So, dann hat er dir was, wie hat er dir attestiert, dass du schwul bist, oder dann was? Dann hat er mir attestiert, dass ich manifest schwul sei. Manifest schwul, was ist ja, das? Du fällst also Männer an. Ich falle Männer an, besonders Soldaten. Und besonders Soldaten, ja. Und das ist für mich also wahrscheinlich eine unerträgliche Situation wäre, 24 Stunden lang nur mit Männern zusammen zu sein. Mhm. Das kann man natürlich sehen, wie man will, aber im Endeffekt... Im Prinzip hättest du das ja gerne, ne? Ja, naja, schon wirklich mit Heteromännern. Auf jeden Fall stand dann in diesem Attest dieser Satz drin, und da stand eben auch drin, dass es für mich also wahrscheinlich zu großer Nachteil ist. Diesen Wisch hattest du. Und das hat wirklich dann ausgereicht, das haben die anerkannt? Haben die anerkannt. Ich bin dann zur Nachmusterung nach Wiesbaden zum Kreiswehrersatzamt gegangen und ja, da... Also, das ist so eine Sache, wo ich jetzt zwiegespalten bin. Erstmal schmunzle ich darüber. Andererseits untermauert das natürlich genauso übles Klischee von Schwulen, was ich eigentlich blöd finde. Nee, denke ich nicht, weil es ging doch ja nicht darum... Das stimmt, es ist ja gelogen, ne? Da sind wir uns ja einig. Du hättest das ja durchaus, natürlich kann man als schwuler Mann auch, ich kenne genug Schwule, die bei der Bundeswehr waren und sind, das durchziehen können, und du wärst dann nicht in seelische Nöte geraten. Nein, auf keinen Fall. Ja. Insofern bin ich da schon sehr zwiegespalten. Du bist dann ausgemustert worden? Ich bin dann ausgemustert worden. Und, also die Begründung der Entscheidungsträgerin war dann eben, wir wollen nicht, dass Ihnen dadurch irgendwelche Nachteile entstehen. Ich möchte hier nochmal betonen, dass es eben nicht so war, dass man mir gesagt hat, du bist schwul und deswegen darfst du nicht hin, sondern dass ich gesagt habe, ich bin schwul und möchte deswegen nicht hin oder kann deswegen nicht hin. Ja, aber mir ist unwohl bei dieser Formulierung und Begründung, ich bin schwul und deshalb möchte und will ich nicht zur Bundeswehr. Ah, nein, finde ich diskreditieren für Schwule, weißt du? Ah, nee, das ist mein Problem. Problem war, also ich wäre wahrscheinlich zu einem früheren Zeitpunkt zur Bundeswehr gegangen. Das Problem war nur, dass ich im Prinzip einen Umzug hinter mir hatte. Ich hatte meine erste eigene Wohnung, hatte meinen ersten eigenen Job, habe damals noch nicht sehr viel verdient und hätte im Prinzip alles aufgeben müssen. Weil vom Wehrsold alleine hätte ich nicht leben können. Ja gut, also, so geht's viel, ne? Also ich habe auch ein paar Mal 50 verdient, als ich Zivildienst gemacht habe. Ich muss dann noch dazu sagen, also ich hätte meine Stelle kündigen müssen, die ich damals hatte, weil ich bei meiner Einstellung gesagt habe, dass ich ausgemustert worden wäre, weil ich sonst wahrscheinlich diese Stelle nicht bekommen hätte. Ja, und so Mike, jetzt zieh dich mal wieder an. Das Telefonat ist zu Ende. Schlafe ich erstmal eine Runde. Na, aber ich möchte nur jedem Schwulen Mut machen, der eben nicht zur Bundeswehr möchte, dass es eben doch diese Möglichkeit gibt, wegen Schwulsein ausgemustert zu werden. Ja. Na gut, ich habe meine Meinung gesagt, du hast es erzählt, wie du es durchgezogen hast. Danke für deinen Anruf. Ja, bitte. Tschüss, Mike. Was ist das für ein Name? Den habe ich noch nie gelesen. Taufig, stimmt das? Ja, das stimmt. 21 Jahre. 21 bin ich. Du bist aber nicht deutscher Nationalität, stimmt das? Nein, ich komme aus Tunesien. Aus Tunesien. Und ich war auch bei der Bundeswehr. Wie ist das möglich? Aber bei deutschem Pass. Ah ja. Und das war 2 Monate lang. Ich habe da so Sachen erlebt mit Kollegen da, so ausländerfeindliche Sachen. Also ich habe dunkle Hautfarbe. Und sie haben mich, wie soll ich sagen, geärgert, gehänselt. Also nicht alle, halt einige. Also, wir stellen es nochmal klar. Du bist sehr wohl Deutscher, ne? Du hast einen deutschen Pass. Ich habe deutschen Pass, genauso wie tunesischen Pass. Ja. Was genau, Taufig, hat man da mit dir gemacht? Ach ja, kam man einer an, er ist, glaube ich, jetzt auch nicht mehr da, ist ausgeschmissen worden deswegen. Und hatte gesagt, warum, ey Junge, warum hast du so dunkle Hautfarbe? Warum bist du bei der Bundeswehr? Du bist doch gar nicht Deutscher. Und ich mochte auch nicht so das deutsche Essen. Ich bin eher arabisches Essen gewohnt aus meiner Heimat und mochte ich nicht gerne essen. Und da hat er auch angefangen zu sagen, hier ist deutsche Kartoffeln und schmeckt gut und halt so eine Sache immer. Ja gut, das kann man ja verstehen, dass da nicht für jeden eine Extrawurst gebraten werden muss. Ne? Das finde ich noch verständlich. Ja, was ich nicht mehr verständlich finde. Ich bin geärgert, bis ich eines Tages, hat er irgendeinen Spruch gemacht über Familie oder so. Und dann haben wir uns geprügelt, richtig? Das war kein Vorgesetzter, ne? Das war kein Vorgesetzter. Der Vorgesetzter kam dann noch dazwischen und dann zuerst wollte er mich bestrafen und als ich ihm alles erklärt habe, hat er sich dann auf mich gestellt, hat gesagt, hey Junge, ich bringe dich hier raus. Der Vorgesetzte hat das gesagt? Hat das zu mir gesagt, ich bringe dich hier raus, also dass du Zivildienst machst. Aha, also der war dir wohlgesonnen und das war ein netter Kerl. Er war echt spitzenmäßig. Ist das dann irgendwann eskaliert alles? Also gab es da einen Höhepunkt noch? Der Junge ist auch ausgeschmissen worden. Dieser Vorgesetzte? Nein, der Vorgesetzte nicht. Der andere. Hat mir geholfen, der andere Junge. Gab es denn, mit dem ich mich geprügelt habe. Gab es denn über diese Prügelei hinaus noch andere Vorkommnisse? Nein, immer so kleine Sachen, immer so kleine Reihereien, wie nennt man das. Hast du denn, wie ging das denn überhaupt, dass du da rauskamst? Hast du dann nachträglich verweigert oder sind die Behörden, ist die Bundeswehr dir entgegengekommen? Oder was ist, wie fädelt man das ein, dass man da wieder rauskommt? Der hatte gesagt, ein Gutachter hatte gesagt, dass er nicht in der Lage ist, einen Menschen mit der Waffe zu erschießen. Wenn es also im Fall, im Ernstfall kommen würde. Das hat ein Gutachter über dich gesagt? Hat er gesagt, hat er so geschrieben. Aha. Also dieses Verfahren ist mir nicht so bekannt, aber es wird schon stimmen, wenn du das jetzt so erzählst. Du bist dann rausgegangen? So ist es passiert. Ja, und hast du dann Zivildienst gemacht? Nein, es fängt jetzt bald an, Zivildienst. Ah ja, und was wirst du machen? Also ich bin hier beim Samariterbund, würde ich anfangen, fahren ältere Leute und so, ne? Dann wünsche ich dir für diese Arbeit toi toi toi und viel Erfolg. Dankeschön. Tschüss, Taufig. Tschüss. Thomas, 23 Jahre alt, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Ja. Ich habe einen Kameraden, 1995 war ich bei der Bundeswehr, habe ich einen Kameraden mit einer 8mm Police, Platzgas, fertig geladen, Waffe war ungesichert, ins Gesicht gehalten, bedroht. Du hast das gemacht? Ich habe es gemacht. Warum? Weil man hat mich geärgert. Mann oder der Typ? Einige Kameraden haben mich geärgert. Deswegen haben die dich geärgert? Ja, das wollte ich dir ja gerade sagen. Ich war mich abends am Duschen. Und dann, wir haben so eine große Gemeinschaftsdusche in unserem Gebäude. Und dann kam sie an mit den Späßchen, Licht an, Licht aus und so. Bin dann rausgegangen, hab gesagt, komm, was soll das, lasst mal Licht an. Das haben sie dann so weitergemacht, 10 Minuten lang. ja, da wurde ich dann ein bisschen saurer, weil sie für längere Zeit mal das Licht ausgemacht haben. Mhm. Ja, wie ich dann mit dem Duschen fertig war, mhm, beim Abtrocknen, kam sie dann plötzlich mit 5 Mann mit dem Feuerwehrspritzer angerannt. Nicht so pulverförmig, sondern die Wasserpumpen, die alten, mhm, kamen sie angerannt und wollten mich vollspritzen. Da haben sie mich dann richtig auf die Palme gebracht. Nachdem du schon abgetrocknet warst? Ja, ja. Da haben sie mich richtig nochmal nass gemacht. Ja. Da hatte ich die Wut im Bauch, ja, bin in meine Stube reingegangen. Zu dem Zeit war noch niemand in meiner Stube drin. Und bin zu meinem Spind gegangen, hab das Privatfach von meinem Spind aufgemacht, mhm, und hab mir meine Pistole rausgenommen und unter mein Kopfkissen gelegt. Mhm. Und hab dann Spind wieder alles richtig zugemacht und ins Bett gelegt. Ja. Ja, dann kamen die Kameraden in meine Stube rein. Mhm. War ein Kamerad dabei, meinte er, ja, jetzt will ich mal deine Brusthaare sehen, und zog mir die Decke dann runter. Mhm. Weil das, jeder muss nicht wissen, wie viele Brusthaare ich habe. Mhm. Das ist für mich ein Eingriff in die Intimsphäre. Obwohl die das ja schon vorher in der Dusche gesehen hatten, ne? Nicht alle, nicht einige, alle. Aber ja, sowas erzählt man nicht. Ja, also er hat dich dann weiter geärgert. Ja, und da habe ich dann in einer Kurzschlussreaktion die Waffe unterm Kopfkissen, mhm, herausgeholt und durchgezogen und auf ihn gehalten. Und dann? Ja, ich stand wirklich Millimeter vorm Abdrücken, mhm, weil es war vorher lustig in der Stube, aber als die dann gemerkt haben, was da vorgefallen war, mhm, war Totenstille, mhm, ja, ein bisschen später kam dann ein Kamerad bei mir zur Seite und hat mich dann versucht, wieder zu beruhigen. Mhm. Es hat dann mehr oder weniger auch geklappt. Also du hast die Waffe, du hast abgelassen von ihm? Ich hatte so noch auf ihn gehalten, mhm, aber der Kamerad hat mich dann so beruhigt, dass ich erstmal das Magazin rausgenommen habe. Also du hast Gott sei Dank nichts angerichtet? Nein, ich habe nichts angerichtet. Hat ja dieses Disziplinar für Konsequenzen für dich? Sagen wir, beinahe. Mhm. Weil ich hatte mit dem Schlimmsten gerechnet. Mhm. Ich stand kurz vor der Entlassung. Mhm. Ich hatte mit Bundeswehrknast gerechnet, mit meinem, mit der Sperre von meinem Sold, von dem Entgelt, was ich, mhm, bekam, und noch andere. Also aber es ist dann auch noch nach oben durchgesickert zu deinen Vorgesetzten? Nur bis zum Staffelchef. Und hat man ein Auge zugedrückt? Ja, hat man. Also aber nachdem man erstmal alle Kameraden, die in dem Raum drin waren, verhört haben. Also du hattest keine üblen Konsequenzen da zu tragen dann? Ich stand vor der Wachwoche, also es war mittwochsabends, mhm, und ich war in Nörvenich bei dir ganz in der Nähe. Mhm. Hat die Sicherungsstaffel, wir haben da was bewacht, was darf, mhm, ich leider nicht sagen. Und morgens habe ich dann aber noch Munition empfangen, mhm, und meinen Sicherungsdienstausweis. Mhm. Dann kam später ein Hauptgefreiter und hat mir die Munition wieder abgenommen. Habe, mhm, ihn erstmal gefragt, ja, was ist denn los? Mhm. Meinte er nach Zögern, ja, du hast gestern Abend Kameraden mit der Waffe bedroht. Dabei blieb es dann auch? Ja, ich musste zum Verhör, mhm, und dann hinterher, wie das Verhör dann vorbei war, am selben Tag auch noch zum Staffelchef. Da aber das Ganze ist gut ausgegangen. Ja, er hat es so ausgelegt, dass ich in Notwehr gehandelt habe. Also du bist ganz schön hitzig, ne? Wenn man mich ärgert, kann ich echt böse werden. Ja, aber sei froh und mach 3 Kreuze, dass nichts Schlimmes passiert ist, ne? Ja, weil... Dann hättest du dich wirklich unglücklich gemacht, ne? Ja, weil ich das Ende vom Spaß, ich hatte 2 Wochen Sicherungsdienstsperre, mhm, und ich durfte nicht mal eine Übungsgranate, mhm, anpacken. Zu Recht dann auch. Thomas, ja, danke für den Anruf. Ja, bitte. Tschüss. Tschüss. Matthias, 29. Matthias? Ja, ich bin da. Ja, ich auch. Hallo, Domian. Bundeswehr, ja. Das Thema Bundeswehr wird in der letzten Zeit ziemlich hitzig diskutiert, sage ich mal. Positiv und negativ, ne? Positiv und negativ, ja. Wobei ich sagen muss, was ich gerade schon erwähnt habe, dass mich diese Geschichte da an der Oder hoch beeindruckt hat. Ich als alter Zivildienstleistender muss meinen großen Respekt der Bundeswehr aussprechen, was die Jungs da geschafft haben. Mit Sicherheit. Super klasse, ne? Das ist auf jeden Fall absolut respektabel, mhm, und zu honorieren. Ich möchte was erzählen über die Bundeswehr. Ja? Das heißt immer, Bundeswehr ist schlecht und alles Dumpfnasen und so. Mhm. Ein Hauptproblem der Bundeswehr, glaube ich, ist, dass sich sämtliche Schichten, sage ich mal, in der Bundeswehr treffen, mhm, und dann die Leute versuchen, beziehungsweise die Vorgesetzten versuchen müssen, damit fertig zu werden. Mhm. Es war so, ich bin 89 eingerückt bei der Marine, war als Funker eingeteilt, mhm, war also dann in der Grundausbildung in Eckernförde, mhm, eine sehr alte Kaserne. Es war, wie gesagt, im April. Und in dieser alten Kaserne gab es sehr viele hohe Bäume und in diesen Bäumen nisteten Krähen. Ja. So. Und jetzt gibt es also an der Ostsee immer noch Frühjahrsstürme. Ich hatte Wochenendwache. Und dann ist mir im wahrsten Sinne des Wortes eines dieser Vögel zugelaufen. Er ist mir wirklich zugelaufen. Ne? Ich habe ihn also dann so in der Stube, so in der Schublade vom Spind so versorgt, sage ich mal. Ich habe das also daheim schon mal durchgezogen. Am Montag früh mit UVD gab es also dann nach Mordstrara, ne, was also dann eine Krähe in der Stube zu schaffen hat. Der UVD hat gemeint, ich müsste die Krähe praktisch ja wieder aussetzen und ja, verrecken lassen. Da haben wir gedacht, na, jetzt gehen wir eine Stufe höher. Bin also zu meinem, ja, beim Heer heißt Kompaniechef, ne? Bin also dann zu meinem Kanoi, hab gesagt, ja, so und so sieht's aus. Und ich habe da die Krähe gefunden und es laufen noch mehr rum. Ich kenne mich da aus. Ich habe also das, wie gesagt, schon mal daheim eine aufgezogen. Und dann hat er gesagt, ja, okay, wenn Sie sich das antun wollen, Sie bekommen von mir Dienst frei, Sie bekommen von mir drei Mann aus der stehenden Wache. Aha, für die Krähe. Für die, ja, erstmals eine. Und hat er gesagt, ich bin also gelernter Schreiner, hat er gesagt, Sie können einen Käfig bauen. Draht für den Käfig gibt's also vom Offiziersheim. Ja. Also wir hatten also nebenbei noch eine kantige Plage in der Kaserne. Also dann haben die dir da die Freiheit gelassen, sich um die Vögel oder um den Vogel zu kümmern. Absolut, absolut. Und dann habe ich also einen riesen Käfig, ja, hatte ich die Anweisung, also einen etwas größeren Käfig zu bauen, weil es waren, wie gesagt, mehr Krähen unterwegs. Habe also dann mit der stehenden Wache, also alles Mannschaftsdienst gerade, dann diesen Käfig gebaut. Der war also so ja, ungefähr 3 Meter lang, 2 Meter tief, 2 Meter hoch. Das war also schon meine Voliere. Und jede Krähe, die also dann da irgendwo auch in den Nachbarkompanien irgendwo zugelaufen ist, die landet dann bei uns. Also, da soll einer was sagen gegen die Bundeswehr. Ein Soldat darf sich um Krähen kümmern. Das ist eine tolle Sache. Ich habe dann teilweise Dienstbefreiung gehabt, ja, um also da die Viecher zu füttern. Brech dich erstmal ab, weil ich noch die Christina ganz kurz dran habe. Ich habe das schon kapiert. Das ist eine tolle Geschichte. Die haben dir Freiheit gelassen und dir und den Krähen ging's gut. Absolut. Das ist richtig. Danke für deinen Anruf. Okay. Tschüss. Gut, ciao. Ja, die Christina, 21 noch. Zu guter Letzt. Hi. Ja. Hallo, Domian. Ja. Endlich komme ich mal durch. Also, ich habe eine Geschichte auch von der Bundeswehr. Mein Mann war da gewesen. Ja. Ist letztes Jahr im April eingezogen worden und kurz danach entstand unser Sohn. Kurz danach? Ja, also während der Bundeswehrzeit. Ja. Er ist in der Bundeswehrzeit im April gezeugt worden und ist im Januar kurz vor Ende geboren worden. Ja. Das war's. Ich dachte, jetzt käme irgendwas was ganz Besonderes. Also es ist ein Kind der Bundeswehr quasi, ja. Ich habe auch ganz normal keine Vorzeichen wie jede andere Frau gehabt. Ich habe im 4. Monat erfahren, alle waren total platt gewesen. Ja. Meine Schwiegereltern waren stinkig auf uns. Warum? Ist doch schön. Ja, es war nicht geplant. Ach so, na gut, ja. Aber alles ist gut gelaufen. Alles ist gut gelaufen. Alle sind wohl auf. 35 Minuten Kind. 35 Minuten Kind? Ja. Was heißt das, 35 Minuten Kind? 35 Minuten Geburt. Ach, 35 Minuten Geburt. Ja. Christina. Ja. Dein Mann und dem Kind, alles Gute und schöne Grüße. Ja, und schöne Grüße an das Team. Machen wir. Tschüss. Übrigens, schönes Hemd hast du an. Ja, danke, habe ich gerade schon mal gehört. Ja, freut mich von euch zu hören. Ja. Bye, bye, tschüss. Tschüss. So, das war's für heute zum Thema Bundeswehr und Bundeswehrgeschichten. In der Technik war Leo Scholten. Und morgen, was haben wir morgen? Morgen ist Freitag, ist schon wieder Freitag. Mann, Mann, Mann. In der Nacht von Freitag auf Samstag. Absolut offene Sendung für alle eure Themen. Jetzt wünsche ich euch eine schöne Nacht und sagt bis morgen 1 Uhr, Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Bye, bye. Ciao.